12. Brief. Kooperation in der Natur. Wer hätte das gedacht? Liebe Vanessa, gestern habe ich dir von einer neuen Qualität des Fühlens geschrieben, die sich einstellt, wenn du Körper und Geist vereinigst und der Kokon für dich somit durchsichtig und durchlässig wird, die Barriere zwischen innen und außen, zwischen mir und dir. Diese Qualität des Fühlens zeigt sich uns, wenn wir von den ich-bezogenen Emotionen, blinden Überzeugungen und verzerrten Weltdeutungen ablassen, aus denen der Kokon gesponnen ist. Wenn wir uns von unseren ach so wichtigen Emotionen ein wenig lösen und nur die bebende Energie in ihnen fühlen, stoßen wir auf etwas, das wund und weh ist wie ein gebrochenes Herz, in dem Freude und Trauer zugleich sind. Diese lebendige, traurig-freudige Energie ist vollkommen bereit für die Welt, vollkommen empfänglich. Sie ist erwachtes Fühlen. Das Sanskrit-Wort Bodhicitta sagt ungefähr das, was ich hier zu vermitteln versuche. Bodhi bedeutet wach und Citta wird meist mit Geist oder Herz übersetzt. Das Sanskrit kennt keine Unterscheidung von Herz und Geist wie unsere Sprache. Es gibt auch im Japanischen ein Wort, das ich hier verwenden ließe, Kokoro. Kokoro wird häufig mit Herzgeist übersetzt, wobei mit Geist sowohl der mentale als auch der spirituelle Aspekt gemeint ist und der Bindestrich andeutet, dass Herz und Geist vereint sind. Ich werde jedoch bei dem Wort Fühlen bleiben. Es ist einfach wärmer als Geist und nicht so mit Sentimentalität befrachtet wie Herz. Außerdem ist das Fühlen, wie ich im vorigen Brief dargestellt habe, das Schlüsselelement der Achtsamkeitsgewahrseinspraxis, durch die wir an unseren eingeübten Reaktionen auf die Welt wirklich etwas ändern können. Und es ist das, was Körper und Geist verbindet. Fühlen ist nicht bloß etwas Eingebildetes, eine subjektive psychologische Sache, sondern eine ganz reale Energie. Es ist eine sehr feine Substanz, für die die Wissenschaft noch keinen Namen hat. Wenn wir unser Fühlorgan öffnen, strahlen wir diese Substanz, dieses Fühlen aus. Und wie ich im vorigen Brief gesagt habe, hat das Fühlen etwas von Bahnen, auf denen das Gewahrsein zirkuliert und uns mit der Welt verbindet, physisch verbindet. Die Energie des Fühlens hat sehr viel mit Zirkulation und Austausch zu tun. Etwas geht von uns aus und etwas kommt zurück. Wenn du einen Baum oder einen Hund oder einen anderen Menschen mit wachem Fühlen anblickst, spürst du, dass du etwas aussendest und etwas zurückbekommst. Ist das nicht so bei Sergi oder Carter Peter, dass etwas von ihnen zurückkommt, wenn dein Fühlen zu ihnen hingeht? Eigentlich funktioniert die ganze Welt nach diesem Prinzip der Zirkulation oder des Austauschs, womit nichts anderes als eine gegenseitige Abhängigkeit gemeint ist. Die Welt ist ein stetiger Austausch von Energie, ein ständiges Geben und Nehmen. Im menschlichen Leben gibt es schlichte Großzügigkeit, nichts Hehres oder Großartiges, sondern einfache Großzügigkeit, Geben und Empfangen. Das Geben und Empfangen bewahrt die Harmonie und verstärkt die Resonanz zwischen den Dingen oder zwischen den Menschen oder zwischen Menschen und Dingen. Viele Völker, die noch nicht so sehr vom modernen Denken über menschliche Motivation beeinflusst sind, wissen noch um dieses Prinzip, dass die Welt, nicht allein die Menschenwelt, sondern die Welt überhaupt, nur mit Großzügigkeit bestehen kann. Nimm als Beispiel die folgenden Worte eines Shu-Ältesten namens Gerald Red Elk. Aufgeschrieben wurden sie von Roger Laborde, der von Gerald als Neffe adoptiert wurde und sein Heilerlehrling war. Manch einer hätte Geralds Haus als ziemlich vollgestopft empfunden. Allerlei Kleidungsstücke, Decken, Bilder, Schachteln und so weiter waren entlang der Wände des Zimmers gestapelt. Für mich fühlte sich sein Zuhause nicht so an. Es besaß Wärme. Es hatte etwas von einem bequemen alten Sessel, in den man sich am liebsten kuscheln würde, um überhaupt nicht wieder aufzustehen. Nach der Adoption und der Namenszeremonie gab es ein großes Verschenken. Decken, Kilts, Geld, Lebensmittel, Gürtelschnallen und Kriegsschmuck wurden an alle Anwesenden verteilt, und das waren einige. Da lernte ich zum ersten Mal die unglaubliche Großzügigkeit von Geralds Familie kennen. Und jetzt wusste ich, was all die im Haus gestapelten Dinge sollten. Er verschenkte sie. Oder denk an die Bewohner der Trobriand-Inseln, die bei einer Kula genannten rituellen Fahrt hunderte von Kilometern in Kanus auf dem Meer zurücklegen. Das ist eine sehr gefährliche Fahrt. Der Wind kann die Boote vom Kurs abbringen oder auf den offenen Pazifik hinauswehen, und manches Boot hat der Sturm schon zerstört und versenkt. Die Leute glauben, dass ihnen unterwegs Riesenkraken oder lebendige Steine oder menschenfressende Hexen auflauern, dass sie bei der Vorbeifahrt an Inseln von unwiderstehlich schönen Frauen angelockt werden, die aber so stark sind, dass kein Mann ihre Leidenschaft überlebt.